Show. Charlie ist heute wieder im Radio. Oh, Charlie. Charlie 2000. Rauschen wie bekloppt nach jedem Ton. Charlie ist heute wieder mal am Mikrofon. Ist wieder Freitag und da geht's wieder voll Dampf ins Wochenende. Wir haben wieder Gewinnspiele, mächtig viel Spaß. Mixe, Remixe und einen alten Bekannten der Kinder, ja. Herzlich willkommen zur brutalsten Störung und hier Ihre Bestrafung. Charlie ist wieder auf Sendung. Oh, Charlie! Beschloss 1987, das Denken aufzugeben und sich ganz der Musik zu widmen. Läuft über Autobatterie. Yeah. 21:09 Uhr. Oje, das ist ein übles Vorzeichen. Nachtschwärmer, mein Freund und Schuhverkäufer, der muss ja ganz schlecht gehen. Er war heute bei einer Wahrsagerin. What's the name of the jam? Und die hat ihm Folgendes offenbart. Ich gratuliere Ihnen, Mr. Bundy. Sie werden bis ans Ende Ihres Lebens Damenschuhe verkaufen. Sound in the record group. Auf geht's nach Trauma ins Wochenende. Come on, hey, DJ. Music, please. Stereo. Hitradio. Einfach mehr. The music in the air. Good vibrations everywhere. Sharing all the good sounds on your radio. Everybody's Free, 21.16 Uhr. Und da haben wir doch meine Lieblingsblondine hier. Kelly, grüß dich, hallo. Unser Name ist Bundy. Ja, B-U-N-D und manchmal Y. Ja, das wissen wir. Und Elle, du hältst dich heute zurück, auch wenn du so eine schlechte Nachricht von deiner Wahrsagerin gehabt hast, oder? Ach, red keinen Scheiß, da passiert schon nichts. Ja. Wir heben ab ins Turbo-Mega-starke Wochenende. Ins Wochenende mit allerbester. Wir wollen euch raushelfen aus eurer absolut uncoolen Situation. Jetzt beginnt das Leben. 100% mehr Spaß. Find another summer jamming in the party.

besucht mich mal auf www.charlie2000.de. Party Chinese here. Enjoy the show to what we make and listen the plays on which pop up the bass. Jetzt ist gleich unser Gewinnspiel dran. Mein Freund L macht wieder ein Vater-Sohn-Gespräch. Aufklärung seines Sohnes. Da wollen wir mal reinhören. Was ist dir wichtiger? Liebe oder Geld? Na Geld, damit kann man Liebe kaufen. Hey, ihr werdet euch gleich ganz schön wundern. Wir beginnen jetzt mit der ersten Runde. Das ist Spiel und eine Menge Spaß. Super. Zeig, was du drauf hast. Honey, I got rhythms I haven't used yet. Okay. Jetzt kommt unser Gewinnspiel. Slash is about to rock the block. Es werden 5 Interpreten gesucht, kommen weit mehr, aber 5 brauchen wir. Und da gibt es dann eine Mix-CD zu gewinnen. Volle Länge, entweder zur Auswahl House oder Hip-Hop Black. Ja, also Nachtwärmer, macht mit. Es geht gleich los. Attention. We'll take you 0781 504 3311. Das ist die heiße Nummer. 21.37 Uhr. Unser Gewinnspiel läuft und da kommt es ja knüppeldick, ein Sample nach dem anderen. Hier ist immer noch unser Gewinnspiel. Wer aber nicht anrufen möchte, kann auch mailen, fünf Interpreten, an studio@hitradio-ohr.de. Es waren schon über 15 Interpreten, aber immer noch ganz kurze Stückchen. Ihr müsst aufpassen, Nachtschwärmer.

Cosmic Gate Exploration of Space. Hallo nach Schwärmer. Hier geht's ins Wochenende. Wir haben schon Gewinner, Nachtschwärmer. Der Mike Hausner aus Linkenheim. Das ist hinter Karlsruhe Richtung Bruchsal. Dankeschön fürs Mitmachen, Mike. Du bekommst die CD, die Mix-CD zugeschickt. Wunderbar. Wir haben natürlich jede Stunde ein Gewinnspiel, Nachtschwärmer. Oh, und bei mir geht's wieder rund. Bei mir geht's rund. Vor allem bei Bandis, aber ich werde ja mit reingezogen bei der Geschichte immer. Und zwar dreht sich's wieder mickrige Gehalt von meinem Freund Al. Al und Damenschuhverkäufer Bandi. Al, erzähl mal, was geht wieder ab hier? Unsere Familienfinanzen in den Computer eingegeben. Also Dad, sieh her. Hier auf dem Bildschirm erscheint jetzt gleich die Gehaltsliste von allen Berufen dieser Welt. Tja, und hier ist dein Beruf. Das ist nicht wahr. Mhm. Zeitungsjungen kriegen so viel wie ich. Das kann nicht sein. Zeitungsjungen können sich doch wenigstens ein Fahrrad leisten. Victor, es muss doch jemanden geben, der weniger verdient als ich. Da muss es ein Mensch sein. Ne? Ja, das ist ja furchtbar. Gehen Sie in die Mitte Ihres Hauses. Es gibt nichts, er kommt, was ihn wirklich aufhalten kann. Total verrückt. Radio. Well, all right then. Group, I hope you're feeling the same. Got me attracted to the shape of your frame. Let me introduce you to my group on my fame. No, don't get it twisted, I'm just being plain. Wanna stain your mind with lyrics and get in your veins. If you got a ton of here comes a train. Baby, let me know if you're down with my game. Cause I just got paid and I got a little money to burn. On my mind, in my time, you neglect me one more time. Cause before the night done, baby girl, you'll be mine. You are two mountains I wanna climb. I wanna take it back home and test you with style. I wanna stand, girl, it's not a crime. But if you do it real good, it can last a lifetime. Just got paid and I got a little money to burn. Alright, I gotta get laid, gotta find me a sexy girl.

that you know how to make it hot. I'm in room 305, hotel, day count, yeah, that's where you can find me. I'm a Miami boy, I don't talk about it, I be about it. Baby, don't doubt me. I got the room with the mirrors in the ceiling, so you can look at yourself and see how you feeling. You tell me what you want, so I'ma give you what you need. You can bet on that, you can bet on me. Now five and five, we both got live in the bedroom all day and all of the night. Let's rap. Singer. Hallo, Max Schwemmer. Das ist der heißeste Start ins Wochenende. Wir katapultieren dich in die Freitagnacht. Danach braucht ihr nur noch Ruhe. Action zwischen Himmel und Hölle. Der heißeste Start ins Wochenende. Pausenlos. Jetzt kommt unser Internet-Gewinnspiel. Ich möchte wissen, aus welchem Film sind diese Melodien? Why this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why it's greased lightning? Die Lösung bitte an Studio. @hitradio-ohr.de. Und es gibt eine Mix-CD wieder zu gewinnen. Meldet uns, bitte schreibt dazu, woher ihr uns zuhört, wo der Wohnort ist. so nach dem Motto, das muss doch jeder wissen. Wie heißt dieser Film? studio@hitradio-ohr.de. Meld uns! We'd still be friends. Then we made our true love vow. Wonder what she's doing now. Summer dreams ripped at the seams, but bin ich mal gespannt jetzt. Vollkommen übergeschnappt. Na geil. Ausgeflippt und abgehoben. Vor diesem Albtraum gibt es kein Entrinnen. Ladies and Gentlemen, welcome to the party. Die ganz neue Sean Baker. Gib 10. Gib die 10. Zeig mir die 10. Also alle Hände. doch was werden, ha? Auf. Special. Are you ready for this? This is the big one. Let's go with this week's chart topper. Here it is. It's number one. One. Absoluter Wahnsinn, ne? Der Partykracher überall. Ob die DJs wollen oder nicht. Wir haben Grüße, Onkel Adam. Du wurde gestern 40 Jahre alt. Leider steht kein Wohnort dabei.

da ist was los. Und zwar in Appenweier, der Schwarzwaldhalle nach Schwemmer. In der Halle drin bin ich. Und zwar wie früher, großes Gerüst, große Soundanlage. In Klammer DNB. Und draußen im Foyer ist die Charlies. Das Charlies von Aachen vom Check-in Center hat dann ihre Revival Party im Foyer parallel dazu. Eintritt 8 Euro insgesamt. Dann am 8. Mai Berghaupten, Schlosswaldhalle. Mittwoch 12. Mai Lauinger Mal. Samstag 15. Mai Gräfern, Turm und Festhalle, Rhein-Münster ist das. Und auch in Rhein-Münster eine Woche später, Pfingstsamstag, Stollhofen. Mein erstes Festzelt dieses Jahr. Ich hoffe nur, es regnet nicht. Und dann am Samstag, 29. Mai, Mönchweiler. Das ist bei Villingen in der Alemannenhalle. So, und DJ Rockhound, DJ Rockhound ist auch wieder unterwegs. Der war ja beim Osterhammer und hat ja sein Video eingestellt. Das muss ja der Überhammer gewesen sein. Am 17. April ist DJ Rockhound in Miami Live in Stendal. Dance Factory nennt sich das. Das ist im Osten. Und am 22. Mai on Tour, Summer Launch am Arendsee. Wow! Und am 5. Juni Mixery Castle Open Air im Saarland. Und am 30. Juli ist DJ Rockhorn auf der Nature One. Legt ihr da auf in Castellaun auf dem Kufer Floor. Wow! Also, Nachtschwärmer. Wollt ihr noch mehr Fun? Dann bleibt dran. Das ist auch eine ganz neue Heiße, die ist noch so heiß, dass es noch gar nicht gibt. Eisbär mit Alex Christensen zusammen produziert. Sogenanntes Weißmuster. Eisbär, Eisbär, alle lieben Eisbär, gib mir jetzt das Mic her. Heute geht es heiß her, heute geht es ab. So, Nachtschwimmer, und wer kann sagen, von wem ist das Original von diesem Song? Der schreibt das per Mail und bekommt diese CD hundertprozentig. Also, wer kann uns mailen, von wem das Original ist? Von welcher Gruppe? Aus der Neuen Deutschen Wellezeit? Bitte mail an studio@hitradio-ohr.de. Eisbär. Cheers. Komm schon. Alkohol in Strömen, das Polarmeer ist im Club. Pelzmantel pimpt, der Polarbär ist im Club. Jeder will wie Eis sein, Eisbär, Eis sein. Cognac trinken, breit sein, Eisbär, Eiskalt. So klar. Ich möchte ein Eisbär sein im kalten Polar. Da müsste ich nicht mehr schreien. Alles wäre so klar. Den kennen wir, das ist der Eisbär aus Offenbach, bei Frankfurt. Wie sieht's aus? Wer weiß, wie das Original heißt? Meld uns! Das ist das erste Mal, dass ich mich meiner Familie wirklich schäme. Ja, ich schäme mich schon die ganze Zeit wegen dir, Al. Ja, nee, das wollte ich nicht. Hit, Hit, Hit Radio, oh, einfach näher dran. I can be a freak. I can be a freak. I can be a freak. I can be a freak. I can be a freak. I can be a freak. To hear me speak. Let me see those handcuffs off. Let me see that leather gear. Kiss him, tap him, pull his hair. Make him your bitch in here. He wanna see you get down low. He wanna hear you, here you go. I can be a freak every day of every week. However you. Ganzenberg grüße ich alle, die noch zugeschaltet haben. Immer Freitag von 21 bis 1 Uhr ist der liebe Charlie 2000 hier bei Hit Radio. Charlie macht einfach Spaß. Neu, Estel. I can be a freak. I can be a freak. I can Ein Knaller nach dem anderen. Der absolute Hammer. Noch ein ganz neuer. Blondie kommt ins Schlafzimmer und sieht, wie Mami stöhnt auf dem Papa reitet. Was macht ihr denn da? Mama antwortet, ich massiere gerade mein Papa den Bauch weg, mein Fritzchen. Das bringt doch nichts. Jeden Donnerstag kommt die Nachbarin und bläst ihn wieder auf. Meine Herren. Die Nachbarin. Jetzt ist natürlich Feuer in der Decke. They say she needs to slow down. The baddest thing around town. wieder so ein Spezial-Nachtschwimmer. Remix. Mashup, wie auch immer. Technotronic. VS David Guetta. On Aiken. Wir sind die Gewinner unserer letzten Gewinnspiele. Michael Niggemann aus Aachen hat gewonnen. Und Christian Storck aus Greifswald. Ja, meine Herren. Das ist ja im Osten, ne? Schöne Grüße darüber. Los, auflegen. Fragen? Ja. Na, Die wird euch alle vom Hocker reißen. Oder vom Sofa. Tanze mit mir in den Morgen. Yeah! Yeah! Drop it. I got that. Wieder ein Remix von David Guetta. Das ist ein richtiger Tausendsassa. Hm? Der mischt überall mit und alles wird ein Hit von ihm. Der Wahnsinn. Da kannst du mal eine Scheibe abschneiden bei dem. Hm? Ich bin ein wenig besorgt, deinetwegen. Was du siehst denn erschöpft aus. Waren diese Falten eigentlich schon heute Morgen in deinem Gesicht? Okay. Das bricht mir das Herz. Du siehst wie 100 aus. Jetzt schläfst du dich tüchtig aus und wenn du wieder aufwachst, siehst du keinen Tag älter aus als meine Großmutter. Du fliegst gleich raus. Wir haben 22.08 Uhr nach Schwärmer. Oh, yeah. Yeah. Yeah.

Ist unser Gewinnspiel und die Lösung. 500 Bretten, schreibt bitte per Mail, nicht per Telefon, per Mail an studio@hitradio-ohr.de. Schreibt dazu, wo ihr uns zuhört. Wohnort und so, ne? Wir haben gleich in einer Minute 23 Uhr. Das waren die 90ern noch die Knaller eines jeden DJs, oder wie sehe ich das? Und die habe ich sogar auch gespielt. You a piece of cake. We'll be right back. Weihnachtsmann bekommt ihr die 500 Bretten zusammen. Wir haben 23.04 Uhr und ich möchte es bald wissen. Aber wir bringen noch zwei, drei. Aber dann möchte ich, wie gesagt, wissen. Nach einem verdammt harten Ritt, ein verdammt gutes Programm. You can count on me. noch Gewinnspiel und noch einen in der Breden und dann möchte ich es aber wissen nach Tremor. Die Tanzweichen-Knüller der 90er. Oh ja, dann habe ich jede Menge Grüße zu bringen nachher. Drive. The heat is on, oh yeah, we gotta move on. Check the brakes and listen to the new song. We're gonna overdrive you to the maximum. Now I show you our trip, just begun. Rough and jump with your hands on the steering wheel. The wheel is strong, the heart is steel. The maximum overload, king of the road. Feel the tension high up in your throat. Das muss jetzt wirklich halten. Moment mal. Was geht denn hier ab? Was für eine verrückte Party ist das eigentlich? Total Wahnsinn. Willkommen in der dritten Dimension. Beamen Sie sich mitten rein. Das sieht einem ja die Schuhe aus. Okay, meld die Lösung durch. Ich gebe den Gewinner dann bekannt nach Schwimmer. Like that, you gotta blow. Before you make it big, there's just one thing that I gotta know.

ne? Immer das gleiche langweilige Wochenende? Keine Idee, wo du zum Feiern hingehen sollst? Dann sei gespannt. Wir feiern die ganze Nacht. Die neue Nachterlebniswelt in Aachen bietet dir auf über 7 Bereichen 100% Partyfaktor. Neue Dimensionen und eine atemberaubende Stimmung für Jung und Alt. Bald im Industriegebiet Aachen. Give me the music! Fensterbau Brettschneider. Für beste Qualität und Kompetenz im Fensterbau schon lange bekannt. Jetzt auch Ihr Ansprechpartner, wenn es um Edelstahl, B- und Verarbeitung geht. Fensterbau Brettschneider. Direkt an der A5 in Orschweier. Ausfahrt Ettenheim. Fensterbau-Brettschneider.de. Schatz, ich bin fertig. Aber warum haben wir zu dem Ahornboden Sockelleisten aus Eiche und zu der Buchetür einen Türrahmen aus Kirsche? Damit Ihnen das nicht passiert, kommen Sie lieber gleich zu Holzland Naumann. Denn hier werden Sie richtig beraten. Holzland Naumann, der Spezialist für Türen, Parkett, Paneele und alles andere, was zu einem richtigen Holzfachmarkt gehört. Holzland Naumann im Industriegebiet Westerei in Offenburg. www.holzlandnaumann.de. Na, was machst du denn hier? Ich sitze hier und warte auf den Charlie. Wir sitzen hier und warten auf den Charlie. Ja. Wenn jetzt die Tür aufgeht, ist das der Charlie. Die Tür geht auf. Wer kommt herein? Matthias Reim! Ich hab geträumt von dir! Nee, Gott, aber ich sitze hier und warte nur auf den Schal. So, nachher mal, jetzt kommen nochmal die Termine. Also, Appenweier ist ja klar, 17. Vierter. Charlies Frau. Große Halle, große Anlage, großes Gerüst, wie früher. Wie immer blau. Natürlich gibt's auch Korea, wie früher, nachher mal, das wisst ihr doch, ha? Und im Floor 2, das ist das Foyer, findet eine Revival-Party statt von Charlies aus Aachen. Ehemals Check-In-Center, ihr wisst ja. Insgesamt 8 Euro Eintritt. 17. April, Samstag. Dann Samstag, 8. Mai, Berghaupten in der Schlosswaldhalle, da bin ich. Mittwoch, 12. Mai, Lauinger Marsch, das ist ein Vormfeiertag. 15. Mai, Gräfern, Fest- und Turnhalle. Pfingst, Samstag, Stüllhofen, Festzelt. Dann rufe ich jetzt ganz laut auf die Höhe ins Schwäbische. Da ist nämlich der Charlie am 29. Mai in Mönchweiler in der Alemannenhalle. Da war ich ja früher ganz rege unterwegs. Rottweil, Schramberg, Dunningen, die ganze Gegend, Speichingen, Drossingen und so weiter. Dann kommt hier DJ Rockhound. Der ist am 17.04. in Miami Live in Stendal im Osten. Ah, da möchte ich auch mal hin. Aus zwei Gründen, aber die sage ich jetzt hier nicht. Am 22. Mai ist DJ Rockhound on Tour. Sommerlounge Tour am Arendsee. Und am 5.6. Rockhound auf der Mixery Castle, Open Air. 30.7. auf der Nature One in Kasselau und auf dem Kufa Floor. www.rockhound.de, da könnt ihr mehr erfahren. Auch bei mir am www.charlie2000.de. Okay, jetzt haben wir 23.30 Uhr gleich. On the best station. The best station with the best music. Hier geht's voll damit ins Wochenende. Tous les jours en stéréo, branché sur ta radio. Electrica, salsa. Oh, Electrica, salsa. Radio, it's full of radio. Country pop, rock and roll. FM Stereo, FM Stereo. Neues Projekt von Alex Christensen. Super, gefällt mir irgendwie. Wow. Aus dem Mekka der Party People die heimliche Lust auf Ekstase. Freitag sei. Radio Ohr. Radio Ohr. Einfach näher dran. Einfach näher dran. Pausenlos. Adrenalin pur. Atzen, Atzen, Atzen, Atzen, Atzen, Atzen, Atzen, Atzen, Atzen. Ihr hört's schon, der ganz neue Atzen. Atzen heute Nacht. Ganz neue Atzen ist es. Wir haben Freitag und hier geht's ins Wochenende mit eurem lieben Charlie. Ein Mann wie eine Naturgewalt. Furchtlos. Gnadenlos. Kopflos. Los. Haltlos. Bodenlos. Maßlos drauf. Willkommen zum Desaster. Das hört sich ja direkt nach Katastrophenmusik. Nein, bei der Musik kriege ich Bauchschmerzen. There's mal, jetzt ist Zeit für die Grüße. Jede Menge Mails haben wir bekommen. Aus Ettlingen, der Sascha Bauchert. Ich dröhne meine Sendung mit Kopfhörer rein, dass meine Frau, mein kleiner Sohn schlafen können. Sehr klug. Nächster. Ich höre gerade zu und wohne im Kreis Emmendingen, Nimburg. Grüße dich ganz herzlich und alle CB-Funker, die mich kennen. Und herzlich grüßt er den Thilo und seine Frau Bettina aus Rust. Es schreibt Carmen CB Star. Schön wieder ein CD-Freund. Hey, ein schönes Wochenende an alle CB-Funker aus Freiburg. Kommt morgen Abend mal auf den Bautzenberg. Mein Auto fällt bald auseinander, vor lauter Bass. Oh, wow. Liebe Grüße aus Bornhöved, wenn ich es richtig lese. Bei Bad Segeberg von Yvonne. In Klammer eigentlich Oberweier. Irene, Alex und Sabine. Jetzt schreibt die Fritsch Manuela aus Ottenhöfen. Hallöchen, Tammy, die hier versprochen die Mail. Ich grüße ganz lieb die Herrschaften im Studio, Steffi, Andi und hoffe, du hast Spaß. Hab ich. Grüße Manu. Nächster Gruß. Hallo Charlie. Der Michael aus Gronau. Er war letzte Woche im Studio, der hat uns besucht hier. Ich grüße meinen Schatz, die Daniela aus Gronau. Den Andreas Schwamberger aus Ettlingen und alle Nachtschwärmer. Dankeschön. Nächster ist der Sascha aus Mainz. Wie immer freue ich mich auf den Freitag. Ich grüße meine Verlobte Isabel, die ich über alles liebe. Ausgenommen El Bandi. Ah, ja. Der ist eigentlich ziemlich ruhig gerade. Ne? Ist mir auch nicht unrecht. Markus Hund hat Mail geschrieben. Ich freue mich, dass ich dich wieder hören kann. Aha, aha. Möchte meine Bekannte nachträglich zum Geburtstag gratulieren. Die Bekannte heißt Anja. Könntest du das für mich machen? Natürlich. Noch eins, das letzte. Hallo aus dem Odenwald. Ich grüße alle Nachtschwärmer, die mich kennen. Super Musik, macht weiter so. Es grüßt der Ralf aus Hinterbach im Odenwald. Wow. We'll be right back.

ist mal die Freestyle-Version von Eiffel 65, hä? Wir haben 23.56 Uhr. Hallo, Nachtschwärmer. Jetzt habe ich noch eine neue. Die neue Kesha. Die muss ich bringen. Die hat nämlich ein paar echte Knaller jetzt gelandet. Und jetzt wollen wir mal hören, was der Neue so macht, ne? Jetzt hätte ich hier nochmal ein kleines Freestyle-Projekt. Das ist mal vor, ich glaube, 10, 15 Jahren mal gestartet worden. So mit ganz einfachen technischen Mitteln. Ihr werdet es gleich hören. Aber ist nicht schlecht, sage ich mal. Hört mal rein. Hören Sie doch mal rein. Jetzt und hier. Check the sound around. Let the speaker pound. Cool. Das ist Puff Daddy und da ist ein Freestyle-Beat draufgelegt. see you if you open up the gates for me. Reminisce some time, the night they took my friend. Try to black it out, but it plays again. When it's real, feelings hard to conceal. Can't imagine all the pain I feel. Give anything to hear half the graph. I know you're still living your life after death. Was meint ihr? Jetzt habe ich die Gewinnerin vom letzten Gewinnspiel, die Stefanie Pulver aus Helmstedt, 38350, Postleitzahl. Vielen Dank. Bist du so weit weg und hörst zu. Toll. Helmstedt, das ist ja ganz weit weg von hier aus. Und da kennst du dir eine kleine Aufmunterung zurufen. Hä? Was meinst du? Stoß den Bandiruf aus. Den Bandiruf stoßt jetzt niemand aus. Paradise for two.

Rockstroh. Tanzen. 0:12. Ich habe noch einiges vor, Nachtschwärmer. Nicht, dass ihr jetzt euch etwa zurückziehen wollt. Das geht auf keinen Fall. I feel great! Jeden Freitag, 21 Uhr. Heiß, heißer, mega heiß. Dieser Freitag ist die Härte der Action-Freitag. Mama Pizza! Sun in your eyes, like the light of the magical moon. Like paradise, you're a place where my heart belongs. Harder I try, love you more than my words can say. I watch the sky, oh I know we will find a way. Love me as there were no tomorrow. Love me as there were no sorrows. Since I've seen you, it's gone through. Das ist die richtige Nachtschwärmerzeit. 0:18 Uhr gleich. Und ich habe wieder heiße Diskussion mit meinem Freund da. Ja, was ist los? Ich kann es einfach nicht glauben. Jeder blöde Arsch in der Welt macht Kohle. Ja, wenn du halt ab und zu mal wieder ein paar Schuhe verkaufen würdest, dann könntest du ja was verdienen, oder? Das wäre gar kein übler Job, wenn diese lästige Kundschaft nicht wäre. Motto, je oller, desto doller. Ja, ist denn das die Möglichkeit? Herzlich willkommen zu der billigsten Show der Welt. Wahnsinn auf Sendung. Garantiert nicht ohne Nebenwirkungen. Haben wir eine Alternative? Achtung, Herrschaft! Oh, das wird ja immer schöner. Gleich geht die Welt unter und wir sind live dabei. Eternal Mystery, Tala. Aus guten alten Zeiten, ne? Gleich geht's weiter. Oh, bitte nicht. Das grenzt ja fast an Bestrafung. Gibt es hier vielleicht einen Arzt? Wir gehen zurück in die abgeschlossenen Anstalten. Leute, neulich war ich beim Arzt. Da meint doch plötzlich Dr. Mabuse zu mir, Herr Schröder, was ist mit Vorsorge? Ich sag, wie, was Vorsorge? Darmkrebsvorsorge. Schwupps, die Gummihandschuhe an und dann Glück auf, der Steiger kommt. Aber nicht mit mir. Ich meine, ich bin doch so empfindlich. Ich glaube, ich hätte ihm vor Schreck den Finger gebrochen. Aber im Ernst, wenn es um Darmkrebs geht, hört bei mir der Spaß auf. Ich will gesund bleiben, deshalb gehe ich auch zur Vorsorge. Dauert nur 20 Minuten und tut auch gar nicht weh. Mehr dazu unter www.darmkrebs.de. Oder

Und die hatte ich live in Appenmayer damals, als die so ganz dick drin waren. Guten Abend, meine Damen und Herren. Guten Abend, meine Damen und Herren. Abkürzen, weil wir haben noch ein Gewinnspiel. Es gibt Orte, da geht's nur ums Vergnügen. Schnell und präzise. Danach geht's heiß zur Sache. Heiß und heftig. Leidenschaft, die entspannt. Sind Sie bereit für ein kleines Spielchen? Er ist wahnsinnig. Das ist schlimm. Werden wir uns verspäten? Rechnen Sie mit dem Schlimmsten. Das Spiel beginnt. On Friday the 13th of December, Bruce and Bongo discovered Germany's most successful word, guile. Thank you. 7.37 in wenigen Sekunden. Hier läuft unser Internet-Gewinnspiel. studio@hitradio-ohr.de. Da die Lösung bitte. Aber erst haben wir was anderes. Nach Jeremy muss kurz unterbrechen. Radio Ohr. Einfach näher dran und besser unterwegs. Der Verkehrsservice. Ja, und zwar eine Radarfalle. Laserpistole vermutlich. Ausfahrt Albersbösch, Offenburg, kurz vor Kreisverkehr Richtung Schutterwald. 9.42 Uhr. Unser letztes Gewinnspiel läuft gerade. Und ich mache noch ein paar Grüße nicht, aber da, wo überall die Leute her geschrieben haben, die dort schaffen, gehe ich mal durch. Kronau, Lichtenheim, Dormersheim, Odenwald, Ottenhöfen, Mainz, Greifswald, Aachen, Rheinstetten, Freiburg, Karlsruhe, Hügelsheim, Frohnhausen, Ettlingen, Emmendingen, Helmstedt, Offenburg, also das hoffe ich doch. Die letzte Viertelstunde ist angebrochen. Und ich habe hier eine heiße Diskussion mit der Frau meines Freundes, mit der Peggy Bundy. Peggy, was geht? Männer sind solche Idioten. Und ich habe ihren König geheiratet. Ja, wieso? Was hast du auszusetzen? Er versucht, Schuhe zu verkaufen. Er versucht, seine Frau zu befriedigen. Und nichts davon klappt, um die Wahrheit zu sagen. Heißes Schicksal, hä? Peggy, oder? Was meinst du? Da die Kinder beide nicht da sind, habe ich gedacht, wir beide könnten vielleicht ein bisschen Unsinn machen. Oh, Peg, wenn wir das jetzt tun, nehmen wir deinem Geburtstag das Besondere. Ein hoffnungsloser Fall. Top-Songs aus den 80ern. Jetzt mailt 500 Briten. Und ihr könnt noch die letzte Mix-CD gewinnen, die es heute noch gibt. Your woman, you're both talking dirty and you go too far. You say some shit that gets you kicked out of bed. And the woman's like, fuck me, harder, harder, harder, fuck me, daddy, fuck me, spank me, fuck me. All right, you hoe, who you calling a hoe? Who the fuck are you calling a Feiern auf fast 6000 Quadratmetern. Extrabi, 15. Mai, Messegelände Offenburg. Hakuna Matabi, hast du Abi, bist du König. Lust auf Kino? Auf ins Forum nach Offenburg. Für gerade einmal 50 Orbits erleben Sie mit Hitradio Ohr die neuesten Filme aus Hollywood und der ganzen Welt. Tickets gibt es nur bei Hitradio Ohr und nur solange der Vorrat reicht. Na, auch schon über 30 und jeden Abend schön brav zu Hause? Quatsch, denn es gibt ja die Originalbad-Media Ü30-Fäden mit den tollsten Livebands, Wahnsinnsstimmung, tollem Ambiente und Partymoderator Frank Dickerhoff. Alle Termine und Partybilder gibt es im Internet unter www.badenmedia.de. Rock Legends. Mit dabei The Rattles, Nazareth und Manfred Mann's Earthband. Legends of Rock. 30. April in der Schwarzwaldhalle in Attenweier. Karten bei allen Geschäftsstellen der mittelbadischen Presse. Weitere Informationen unter hitradio.de. Viel Spaß wünschen der Stadtanzeiger und der Gulla. Die Party geht weiter. Nach dem großen Erfolg im letzten Jahr kommt sie wieder nach Attenweier. Charlie 2000. Die Mega-Party am 17. April in der Schwarzwaldhalle in Attenweier. Mit vielen Highlights wie der Charlie Fun Factory Revival Party im Foyer. Zwei Discos unter einem Dach, Rauchlounge und vielem mehr. Charlie 2000. Die Party am 17. April ab 20 Uhr in der Schwarzwaldhalle in Attenweier. Hier ist Emily Wood vom Sechserpack. Und es gibt ja so einige, die sagen, ich wäre so ein richtiger Schneewittchen-Typ. Aber ey, ich stehe überhaupt nicht auf Zwerge. Und gleich 7 wäre auch ein bisschen Fülle. Obwohl ich Zipfel mit Snoot finde. Besonders auf dem kleinen Kopf. Mach's mit. Kondome schützen. Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Informationen unter www.gibaidskeinechance.de. Nachtschwärmer Spezial mit Charlie 2000. Ich danke allen fürs Mitmachen heute. Auch ein schönes Wochenende. Wir hören uns wieder nächsten Freitag. Ab 21 Uhr. Ja, wie wär's, wenn du noch was sagst? Ja? Gute Nacht, mein Prinz. Er macht wieder gut Wetter jetzt. I know there's nothing wrong. wie erwähnt, besucht mich auf www.charlie2000.de. Da gibt es auch jede Menge Videos von früher. Auch von der letzten Veranstaltung in Appenweier letztes Jahr, das war im Oktober. Wie wäre es noch mit einem kleinen Abschlusswort? Oh, gute Nacht, Leute. Dankeschön, Al. Das war jetzt schön. Kanzlerin Merkel will sich als Konsequenz aus dem Tod der drei Soldaten an Karfreitag stärker um den Bundeswehreinsatz in Afghanistan kümmern. Sie kündigte kurz vor der Trauerfeier in Selsingen überraschend einen Besuch des Einsatzführungskommandos heute in Potsdam an. Von dort aus werden alle Auslandseinsätze der Bundeswehr zentral gesteuert.